muss auch wirklich immer in Bewegung bleiben. Also es reicht jetzt auch nicht irgendwie zu sagen, ich bin Craft Beer Brauer und ich hau jetzt mal ein Pale Ale auf den Markt und dann ist deine Rente gesichert. Welche Biere trinken Frauen gern? Das kann man auch nicht pauschal beantworten, dass Frauen nur das eine trinken würden. Es geht um Bier und es geht um Geschmack. Also wir sitzen regelmäßig beieinander in einem ganz kleinen Kreis und sagen, na, was könnte denn vielleicht nochmal gut sein? Oder was haben wir noch nicht ausprobiert? Wir haben in Deutschland eine einmalige Biervielfalt mit 5.500 Marken. Jede Woche kommt ein neues Bier auf den Markt. Wir haben 1.388 Brauereien. Die Zahl ist stark steigend. Im Grunde genommen ist Bierbrauen nicht schwieriger als Kochen. Ich behaupte, es ist ein Craft-Bier. Ich finde, es hat so einen getreidigen Abgang, den man eher von einem Ale kennen würde als von einem Kölsch beispielsweise. Und ich glaube, ein industrielles Bier hätte nicht so viel Geschmack am Ende. Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken. Der Reformator Martin Luther. Craft Beer. Die Braurebellion und ihre Macher. Von Michael Reitz. Es ist nicht nur das liebste Getränk der Deutschen, es ist auch ein geradezu identitätsstiftendes Element. Das Bier. Nach Informationen des Deutschen Brauerbundes trinkt jeder Deutsche im Jahr durchschnittlich 105,9 Liter. Nur wenige europäische Nationen trinken mehr. Deutschland gehört auch zu den größten Produzenten weltweit. Und nirgendwo auf der Welt wird die Herstellung von Bier so überwacht wie hier. Kein Land legt so viel Wert auf die Makellosigkeit der Zutaten. Ein Grund dafür? Das berühmte deutsche Reinheitsgebot. Ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Wer diese unsere Anordnung wissentlich übertritt und nicht einhält, dem soll von seiner Gerichtsobrigkeit zur Strafe dieses Fass Bier, so oft es vorkommt, unnachsichtlich weggenommen werden. Gegeben von Wilhelm IV., Herzog in Bayern am Georgitag zu Ingolstadt anno 1516. Bekannt und oft zitiert ist diese klare Weisung in Bezug auf ein Lebensmittel, das zur damaligen Zeit höchstwahrscheinlich in weitaus größeren Mengen getrunken wurde als heute. Eine Passage, die auch in diesem Reinheitsgebot enthalten ist, hat sich allerdings nicht ins 21. Jahrhundert retten können. Denn der umsichtige Herzog hatte für Bier einen Einheitspreis festgelegt. Der lag bei einem Pfennig für die bayerische Maß, die knapp über einem Liter lag. Das Ingolstädter Reinheitsgebot ist zwar die bekannteste Verordnung zur Bierherstellung, aber nicht die älteste. Bereits 350 Jahre zuvor hatten mehrere Städte Verordnungen erlassen, die zunächst nur diese drei Zutaten erlaubten. Einer der Gründe für Gerste war die Verhinderung von Hungersnöten. Denn sie kam im Unterschied zu Roggen und Weizen nicht zum Brotbacken verwendet werden. Hinzu kam, die Vergärung war das Problem. Da Hefe noch nicht bekannt war, wurden zur Alkoholerzeugung alle möglichen und unmöglichen Stoffe ins Bier gemischt. Rüben, Tollkirschen, faules Wasser oder Pilze. Dadurch wurde es nicht nur ungenießbar, sondern manchmal auch tödlich. Deshalb galt vielerorts eine harte Strafmaßnahme. Ein Brauer, der miserables Bier herstellte, musste sein eigenes Produkt so lange trinken, bis er in Ohnmacht fiel. Wir brauen in modernen Brauereien unter absolut hygienischen Verhältnissen. Wir kontrollieren unsere Rohstoffe sehr, sehr genau. Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbundes. Dort sind im Jahr 2016 1388 große und kleine Brauereien vertreten. Das fängt beim Wasser an und endet dann bei der Hefe, so wie man sich eben die Ansprüche zu Recht der Verbraucher an einen hygienischen modernen Betrieb vorstellt. Natürlich hat es eine Weiterentwicklung gegeben. Natürlich nutzen wir die Möglichkeit, nicht nur Hopfen, der frisch vom Feld kommt, Ende August zu verarbeiten, sondern wir nutzen die Möglichkeit, Hopfenkonzentrat zu verarbeiten. Im Laufe der Jahrhunderte erhielt das Reinheitsgebot den Rang eines Alleinstellungsmerkmals, dem sich jeder deutsche Brauer verpflichtet fühlt. Denn in jedem anderen Land der Erde durfte und darf ins Bier so ziemlich alles hineingebraut werden. 1906 wurde es im Deutschen Reich zu einem Lebensmittelgesetz, das allerdings 1993 in ganz Deutschland teilweise liberalisiert wurde. Außer in Bayern, wo das Reinheitsgebot nach wie vor in seiner reinen Fassung gilt, sieht man es seitdem nicht mehr ganz so streng mit dem Brauen. Mit einer Ausnahme, wie Holger Eichele erklärt. Der Grundgedanke des Reinheitsgebotes ist es, die lange Liste an künstlichen Zusatzstoffen, die in Europa zum Brauen erlaubt sind, diese Liste auszuschließen. Wer nach dem Reinheitsgebot braut, darf die in Europa zugelassenen Zusatzstoffe, das ist eine lange Liste von E-Nummern, nicht verwenden. Und das ist der qualitative Unterschied. In den letzten 10 bis 15 Jahren ist in Deutschland ein Trend entstanden, der das Reinheitsgebot als nicht mehr verbindlich betrachtet. Craft Beer. Craft, aus dem Englischen Handwerk, Kunstfertigkeit, Geschicklichkeit. Craftiness, Schlauheit, List. Unter dem Sammelbegriff Craft Beer formiert sich eine Gruppierung von Klein- und Kleinstbrauern, die ihre eigene Biersuppe kocht. Fernab vom Mainstream der Großbrauereien. Wir erleben im Moment einen Boom, eine Hochkonjunktur auch der privaten Braukurse. Immer mehr Menschen wollen selbst brauen lernen, weil sie aus den Medien eben mitnehmen, wie groß die Vielfalt ist, wie spannend das ist, mit diesen Rohstoffen zu brauen. Und beachten müssen sie, dass sie sich das richtige Equipment kaufen und beachten müssen sie, dass sie keinen Ärger mit dem Zoll bekommen. Denn für den privaten Gebrauch sind nur 200 Liter pro Jahr und Haushalt erlaubt, die auch nicht verkauft werden dürfen. In stillgelegten Lagerhallen, Industriebrachen oder Kellerräumen werden Biere gebraut, die anders sein wollen. Exklusiv, nicht orientiert am Massengeschmack, experimentell, originell, kleine Produktion. Der Vorwurf der Crafter? So rein, wie das Gros der deutschen Brauer behauptet, ist unter industriellen Bedingungen hergestelltes Bier schon lange nicht mehr. Denn es würden ständig Kompromisse gemacht. Die Kompromisse sind vor allen Dingen auch finanzieller Natur. Wir haben ja einen ganz brutalen Preiskampf, einen Verdrängungswettbewerb in Deutschland. Fritz Wülfing, Craft-Bierbrauer in Bonn-Pützchen. Mit seiner Frau Heike schrieb er das Buch Craft Beer selber brauen, Revolution der Heimbrauer. Es wird immer weniger Bier getrunken und es muss immer billiger sein. Die Margen werden immer spärlicher und deshalb ist das Brauen eigentlich voller Kompromisse, was das Bier angeht, weil es nämlich in erster Linie billig sein muss und alle anderen Faktoren spielen keine Rolle. Also die kulinarischen, insbesondere die, die gut fürs Bier sind, die Zeit brauchen, lange Lagerungen, starke Biere, viel Hopfen, Aromahopfen. Doch merkt das auch der Verbraucher? Bilden sich die Unterschiede in der Herstellung, in der Auswahl der Rohstoffe, dem Verzicht auf Kompromisse, den die Crafter für sich reklamieren, auch im Geschmack ab? Zwei Frauen und zwei Männer, die wenig, aber regelmäßig Bier trinken und dabei keine Marke besonders bevorzugen, werden zu einem Experiment eingeladen. Mehrere Flaschen Bier stehen vor ihnen, ohne Etiketten oder andere Hinweise darauf, ob es sich um Craft oder industriell hergestelltes Bier handelt. Es ist eine Blindverkostung mit den Biersachverständigen Sven, Annette, Heike und Michael. Es haut einen nicht vom Hocker, von der Stärke her. Ich finde es auch sehr mild. Aber der Geschmack ist doch sehr eigentümlich. Also ich finde es nicht so herb. Ich finde es extrem süß und süffig. Also sehr fruchtig. Das ist. Ich habe gerade schon mich gefragt, ob es in der Nähe tatsächlich von sowas wie Traubenschorle oder so kommt. Fruchtig, süß, süffig. Ich glaube nicht, dass es industriell hergestellt ist, denn dafür ist es tatsächlich zu süß, zu fruchtig. Also ich glaube, industriell in der Geschmacksrichtung gäbe es maximal Malzbier. Ich glaube, wenn es eine Farbe hätte, das Bier, hätte es auf jeden Fall eine Mädchenfarbe. Also eher lila, pink in die Richtung, denke ich, würde es gehen. Kann ich gar nicht viel zu sagen, finde ich total unspezifisch. Ich finde, es schmeckt nach wenig. Da ist irgendwie nichts Hopfiges, nichts Malziges. Das ist so lullig. Das schmeckt Nullig. Wie empfindest du das? Leicht herbe Note. Ansonsten schon süffig. Für sonstige Biere, die ich getrunken habe, unspektakulär. Könnte für mich alles sein. Ja. Und das ist niemals ein Craftbier. Das sage ich mal. Ist es auch nicht. Bei dem vorgestellten Bier handelt es sich um das Produkt einer Brauerei in Unterfranken, die damit wirbt, auch Craftbiere im Programm zu haben. Die dann allerdings in großer Hektoliterzahl gebraut werden. Doch welche Kriterien sollte ein Craftbier überhaupt erfüllen? Heike, eine der Teilnehmerinnen der Blindverkostung, sagt dazu: Meine Vorstellung von Craftbieren ist halt, dass die irgendwie Ecken und Kanten haben und nicht so gewöhnlich schmecken. Ne? So wie halt diese Massenbiere, die überhaupt keine Ecken und Kanten haben. Bierverkoster Sven glaubt: Ein Craftbier schmeckt halt entweder kräftig, herb oder ist süß oder schmeckt stark, ne? So. Irgendeine spezielle Note haben die Craftbiere nach meiner Erfahrung immer. Fritz Wülfing braut in einem ehemaligen Maschinenlager pro Jahr 300 Hektoliter Bier. Zum Vergleich, die Unternehmensgruppe Warsteiner, eine der Marktführerinnen in Deutschland, produziert etwas mehr als 5 Millionen Hektoliter. Das Equipment dazu hat sich Fritz Wülfing unter anderem auf einem Bauernhof beschafft. Gebrauchte Milchlagertanks, in denen nun Maische gekocht und Bier gekühlt wird. Man kann sich sowas auch selber bauen. In den USA hat jeder Dritte schon mal zu Hause gebraut. Kann man sich vorstellen, bei 300 Millionen Einwohnern, wie viel da schon zu Hause gebraut wird. Das ist eine ganze Industrie. Da gibt es vor allen Dingen jedem Ort mehrere Heimbauläden. In Deutschland sind wir da erst am Anfang. Es gibt immer mehr. Fritz Wülfing, Jahrgang 1963, ist Verfahrenstechniker. Er hat während seines Studiums ein Praktikum in einer Großbrauerei gemacht. Und das fand er so faszinierend, da die ganzen einzelnen Produktionsstufen zu sehen, mitzuerleben, die ganzen Wohlgerüche. Und ich finde, das sind alles Wohlgerüche, egal in welchem Abschnitt man von der Produktion ist. Und seitdem bin ich eigentlich bewusster Biergenießer und habe mich dann so rangetastet. Dieser Trend zum Selbst- und Heimbrauen kommt also aus den USA. Jimmy Carter, von 1977 bis 1981 Präsident dieses Landes, erlaubte per Gesetz das sogenannte Homebrewing. Jeder US-Bürger darf seitdem sein eigenes Bier brauen. Die Ursache für dieses Gesetz war die Herrschaft von einigen wenigen Brauereien in den USA, die nicht nur die Preise, sondern auch den Geschmack diktierten. Und wie vieles, was zunächst jenseits des Atlantiks entstand, kam auch die Craft-Bier-Bewegung nach Europa. Erste Station, die irische Hauptstadt Dublin. Nassau Street im Zentrum von Dublin. Gegenüber des ehrwürdigen Trinity College befindet sich das Porterhouse. Ein klassisches irisches Pub mit holzvertäfelten Wänden, Zapfhähnen so groß wie Baseballschläger und einer kaum zu überblickenden Menge von Biersorten. Lager, Ale, Stout, Porter, Pilz und sogar Berliner Weiße. Wobei 18 verschiedene Stile von Porterhouse selbst gebraut werden. Das Porterhouse war eines der ersten Brauhäuser, die dem Dubliner Biergiganten Guinness trotzten. Seit 1996 wird dort Bier gebraut, das sich deutlich von den herkömmlichen irischen Bieren unterscheidet. Kräftiger im Geschmack, aber auch in der Wirkung. Ursprünglich nur aus einer kleinen Kneipe bestehend, setzte sich das Konzept der alternativen Biere durch. Heute arbeiten 550 Angestellte in den Brauereien und Pubs. Oliver Hughes, einer der Gründer der Firma, erklärt in der Whisky Bar des Porterhouse, was an Craft Beer so besonders ist. Im Wesentlichen ist es eine Philosophie, die vom Geschmack geleitet wird. Etwas zu brauen, was lecker und für den lokalen Gebrauch bestimmt ist. Es ist für uns von ethischem Wert, den Kunden selbst entscheiden zu lassen, was er trinken will. Unbeeinflusst von flotten Werbekampagnen. Craft ist eine kundenorientierte Bewegung von Bierliebhabern. Brewed by man, not machines. Von Menschen gebraut, nicht von Maschinen, steht auf den T-Shirts der Barkeeper. Laut Oliver Hughes ist die wichtigste Zutat des Bierbrauens die Liebe zum Gegenstand und die Leidenschaft. Gelernt hat er sein Handwerk bei einer Craft-Bierbrauerei in den USA, später dann in London. I was in a brewery there and they brew In 4 hours. Ich habe in einer Großbrauerei gelernt. Ich will den Namen jetzt nicht nennen. Da wurde ein Bier in gerade mal 4 Stunden gebraut. Der Vorgang wurde von nur 2 Personen überwacht, die lediglich Knöpfe drückten. Wir hier haben eine ganze Menge Brauer und die drücken nicht nur Knöpfe. Wir reden mit den Hopfenzüchtern und versuchen, das Bierbrauen mit witzigen und zündenden Ideen anders zu gestalten. Die Porterhouse-Mannschaft versteht sich nicht als Vereinigung von Geschäftsleuten. Für sie steht der Spaß im Vordergrund. Vor dem Pub steht ein Schild, auf dem ein Finger in Richtung Trinity College zeigt: Nutz deine Gehirnzellen. Ein anderer Zeiger weist in Richtung Kneipe. Er sagt: Verlier deine Gehirnzellen. Unser Motto ist: immer vorwärts. Klare und ehrliche Sprache. Wir lieben Bier und Whisky. Wir sind Individualisten. Und die Iren lieben ja individuelle Charaktere. Die Porterhouse-Gruppe produziert pro Jahr ungefähr 15.000 Hektoliter Bier. Vollkommen ausreichend, wie Oliver Hughes meint, denn eine aggressive Werbung wird nicht betrieben. Ebenso wenig wie der Versuch, außerhalb Dublins oder gar Irlands Fuß zu fassen. Entweder die Leute kommen oder sie kommen nicht, meint Oliver Hughes. Craft Beer ist noch lange nichts für jeden. Hinzu kommt, dass die Menschen weniger Bier trinken. Der Trend geht eher dahin, weniger und besseres Bier zu trinken, als sich die Birne zuzuknallen. Daran arbeiten wir. Verbesserung des Bierkonsums und des Geschmacks durch Craft Beer. Bierbrauen ist ein sehr komplexer Prozess. Umso erstaunlicher ist es, wie lange der vergorene Gerstensaft schon ein menschliches Kulturgut ist. Denn bereits die Sumerer im Zweistromland hatten um 1800 vor Christus eine Biergöttin, die sie Ninkasi nannten und der sie eine Hymne widmeten. Was dein Herz erfreut, das erfreut auch unser Herz. Unsere Leber ist glücklich und unser Herz ist fröhlich. Möge Ninkasi stets mit dir sein. 9 Phasen lassen sich beim Bierbrauen unterscheiden. Maischen, läutern, Würze kochen, ausschlagen, abkühlen, Hefezugabe und Gärung, Lagerung, eventuell filtrieren und schließlich Abfüllung in Fässer, Flaschen oder Dosen. In Fritz Wülfings kleinem Betrieb. Bei einem Brauvorgang sollen knapp 1000 Liter Bier produziert werden. 3 Helfer sind vor Ort. Der erste Brauabschnitt wird ungefähr 8 Stunden dauern. Eine Gose machen wir heute. Gose ist ein alter deutscher Bierstil. Es ist nichts anderes als ein leicht säuerliches Weizenbier mit Koriander und Salz. Und dieser Bierstil ist verschwunden, als 1906 das Reinheitsgebot im gesamten Deutschen Reich in Kraft trat. Am Beginn steht das Maischen. Gemälztes Getreide, in diesem Fall 200 Kilogramm Weizen, wird mit 600 Liter Wasser bei 68 Grad Celsius gekocht. Melzen bezeichnet einen kontrollierten Keimvorgang, bei dem aus Getreide Malz entsteht. Es wird erst eingeweicht, dann in der sogenannten Darrung getrocknet. Bereits durch dieses Verfahren wird das Aroma des Bieres bestimmt. Melzen ist nötig, damit bereits im Vorfeld des Brauens Stärke und Eiweiß abgebaut werden, da sonst der Geschmack des Bieres empfindlich beeinträchtigt würde. Beim Brauen immer so der wichtigste Zeitpunkt. Wenn man eingemeischt hat, dann läuft die Zeit. Das Maischekochen dauert ungefähr 1,5 Stunden. Wir machen jetzt die Jodprobe. Das bedeutet, wir testen, ob unser Maischvorgang am Ende ist oder nicht, oder beendet ist oder fertig ist. Das Jod ist ja rot. In eine Maischeprobe geträufelt, würde sich violett verfärben, wenn er stärker vorhanden wäre. Und wie wir sehen, färbt sich gar nichts violett. Das heißt, wir sind fertig mit dem Maischen und können abläutern. Jetzt fangen wir an mit dem Läutern. Also wir warten jetzt noch einen Augenblick, das ist die sogenannte Läuterruhe. Das bedeutet nichts anderes, als dass man die Spelzen von dem Malzschrot in der Maische sich absetzen lässt, auf dem Siebboden, der da unten drunter ist. Dann fängt man mit dem Läuterprozess an. Und das machen wir jetzt mal. Dann drehen wir jetzt mal den Hahn auf. Da kommt zuerst mal trübe Plömpe raus. Das Maischen hat bewirkt, dass die Getreidestärke in Zucker umgewandelt wurde. Ob zu viel oder genügend Zucker in der Flüssigkeit vorhanden ist, stellt Fritz Wülfing mit einem Gerät fest, das aussieht wie die Klinge eines kleinen Messers. und eigentlich aus dem Winzerhandwerk stammt. Das ist ein Refraktometer. Das benutzen eigentlich nur Winzer. Da misst man den Zuckergehalt in Flüssigkeiten durch Lichtbrechung. Und wir messen damit den Zuckergehalt in der Bierwürze. Normale Brauer machen das eigentlich nicht. Die nehmen Spindeln und messen die Dichte so. Ist aber unheimlich aufwendig. Ist zwar viel präziser, aber wir müssen es ja nicht genau messen. Es reicht ja, dass es ein halbes Prozent genau ist. Nun wird die gekochte Flüssigkeit am unteren Ende des Maisbottichs abgelassen und in den Läuterbottich umgefüllt. Die Getreidereste, die sogenannten Spelzen, legen sich dabei auf den Boden des Maisbottichs. Und der Boden ist ein Lochblech und darauf bleiben die Spelzen liegen. Die Flüssigkeit läuft durch und unter dem Lochblech ist Hohlraum. Und da ziehen wir jetzt unten die Vorderwürze ab und pumpen sie zunächst mal wieder oben drauf. Und das sind alles so diese Prozesse, die dazu führen, dass das Bier umso besser wird, je mehr Zeit man sich lässt. Je länger man sich zum Beispiel hierfür Zeit lässt, desto klarer wird die Flüssigkeit und desto besser ist nachher das Ergebnis. So richtig im Blick habe ich es nicht, so ein bisschen im Gefühl, aber das sieht schon ziemlich klar aus. Ich hole jetzt gleich einfach mal ein Glas und einen Halter aus der Grund, da kann man es besonders gut sehen. Das sieht schon ziemlich gut aus. So richtig klar wird das sowieso nicht, weil wir Weizenmalz haben. Das nasse Malz bildet einen natürlichen Filter, der die Bierwürze, Grundlage für das weitere Brauen, mit der Zeit klar herauslaufen lässt. Nun beginnt das Würzekochen. Das ist unsere Würzepfanne. Also wir pumpen jetzt die sogenannte Bierwürze vom Läuterbottich in die Würzepfanne. Und in der Würzepfanne ist dann das eigentliche Biersieden. Sogenannte Hopfenkochung, Würzekochung, gibt es viele Begriffe für. Da wird dann diese Lösung aus Malz, Zucker, Wasser und später auch Hopfen, der dann dazugegeben wird, mindestens eine Stunde gekocht. In der kleinen Bonner Brauerei riecht es jetzt nach faulen Kartoffeln. Denn feuchter Weizen wurde gekocht und entwickelt dadurch ein strenges Aroma. Das abgesetzte Getreide im Maisbottich schmeckt jedoch überhaupt nicht ranzig oder verrottet, eher so süßlich wie ein gezuckertes Müsli. Während des Würzekochens gibt Fritz Wülfing dann den Hopfen hinzu. Ungefähr 300 Gramm aus der Hallertau in Bayern, dem größten Hopfenanbaugebiet Europas. In Fritz Wülfings Brauerei kommen ausschließlich frisch geerntete Hopfen zum Einsatz. Im Grunde genommen ist Bierbrauen nicht schwieriger als Kochen. Das Einzige, was beim Bierbrauen eben anders ist, dass es so lange dauert. Also bis so ein ganzer Prozess einmal durch ist, bis dann nachher am Abend von einem Brautank mit Hefe versetzt im Gärtank ist und gärt und die Arbeit die Hefe übernimmt, sind schon, je nachdem wie es läuft, mindestens 8 Stunden, meistens aber auch 10 Stunden, die man dann an Arbeit hat. Nach dem Umfüllen in einen neuen Tank gibt Fritz Wülfing die Hefe hinzu. Brauer sagen, der Hopfen ist die Seele des Bieres, die Hefe sein Körper. Sie sorgt dafür, dass der Zucker in der Würze innerhalb von einigen Tagen vergärt und somit Alkohol bildet. Mit der Hefesorte entscheidet der Brauer, ob er ein ober- oder untergäriges Bier herstellt. Bei obergärigen Bieren wie Kölsch oder Alt setzt sich die Hefe oben ab, bei untergärigen am Boden. Wichtig für den Umwandlungsprozess in Alkohol ist auch die Stammwürze. Sie entsteht bereits während des Läuterns. In Fritz Wülfings Mikrobrauerei wird nun die Flüssigkeit, aus der Bier werden soll, in großen Gärtanks gelagert. 4 bis 6 Wochen wird es dauern, bis es in Flaschen abgefüllt werden kann. Die erste Pflicht der Musensöhne ist, dass man sich ans Bier gewöhne, sagt Wilhelm Busch. Von einer Mikrobrauerei im Rheinland nun zu einer ziemlich großen in Bayern. Im fränkischen Kulmbach ist Hermann Nothaft der Braumeister und erklärt, was es mit der Stammwürze auf sich hat. Wenn Sie eine Stammwürze von 12% haben, davon sind 2/3 vergärbar, also 8%. 4% bleiben unverändert aus der Würze im fertigen Bier. 8% werden vergoren und aus diesen 8% entsteht jeweils zur Hälfte Alkohol und zur Hälfte Kohlensäure. In größeren Brauereien werden im Gegensatz zu Kleinbetrieben oft Hopfenkonzentrate oder sogenannte Pellets verwendet. Was ist der Unterschied von Pellets zu Rohhopfen? Im Grund keiner. Lediglich hier im Rohhopfen sind Deckblätter drauf, also wie vom Tannenzapfen die Blätter und in der Mitte ist eine holzige Spindel. Das hat eigentlich null Brauwert. Das macht man das so, dieser Rohhopfen wird vermahlen bei minus 30 Grad, um möglichst wenig Aroma zu verlieren. Und dann werden diese Holzspindeln und diese Deckblätter zum Teil entfernt. Und die werden dann verpackt in Alu-Verpackungen, wie Sie es vom Kaffee kennen. Und dadurch bleibt das Aroma und die Qualität des Hopfens über längere Zeit erhalten. Nicht nur durch die Craft-Bier-Welle ist in die deutsche Bierbrauer- und Konsumentenszene Bewegung gekommen. Die Absatzzahlen der Branche sinken von Jahr zu Jahr, wenn auch nicht dramatisch. Trotzdem hat sich einiges verändert. Die Tendenz geht zu alkoholfreien Bieren und Biermischgetränken. Und sie geht auch dahin, weniger zu trinken, aber dafür besser. Das Hauptargument, das von Mikrobrauereien immer wieder vorgebracht wird, geht in diese Richtung. Denn ihrer Meinung nach lautet der Grundsatz der großen marktführenden Brauereien: Reinheitsgebot ist gleichbedeutend mit einem Geschmackseinheitsgebot. Doch stimmt das wirklich? Dass von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen die Biere alle mehr oder weniger gleich schmecken oder auf höchstens 3 oder 4 Stile gebürstet sind, beispielsweise herb, malzig, süß oder bitter? Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn dann von den deutschen Giganten und den deutschen Bierriesen die Rede ist. Der deutsche Biermarkt besteht zum Großteil aus Familienunternehmen. Sehr erfolgreiche Familienunternehmen, große Familienunternehmen, aber es sind bis heute Familienunternehmen geblieben. Und wenn Sie sich mal den globalen Biermarkt ansehen, der beherrscht wird von einigen wenigen global agierenden Konzernen, dann kommt Deutschland mit der ersten Brauerei auf Platz 22. So viel zum Thema Giganten. Für Holger Eichele ist ein Biergeschmacksmonopol allein schon deshalb nicht vorstellbar, weil Bierstile sich immer wieder neu erfinden lassen. Wir haben in Deutschland eine einmalige Biervielfalt mit 5.500 Marken. Jede Woche kommt ein neues Bier auf den Markt. Wir haben 1.388 Brauereien. Die Zahl ist stark steigend. Metzgereien, Schlachtereien, Bäckereien, diese kleinen Betriebe, die machen reihenweise zu in Deutschland. Aber es sind immer mehr Brauereien gegründet. Und die Biervielfalt in Deutschland, die ist beachtlich. Aus den 4 Rohstoffen, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe, können Sie eine fast unbegrenzte Menge Bieren brauen, wenn Sie sehen, dass Sie 20 verschiedene Hopfensorten haben. Sie haben 40 Malze, Sie haben über 200 Hefestämme. Und noch etwas kommt hinzu, was Bier auf lange Sicht nicht zu einem Auslaufmodell werden lassen wird. Denn während vor einigen Jahrzehnten Werbeslogans noch vollkommen auf männliche Konsumenten abgestimmt waren, Beck's Bier löscht Männerdurst. Männer wie wir. Wickhühler Bier. Sind es heute auch Frauen, die Pilz, Weizen und Bockbier trinken. Dabei hält sich hartnäckig das Gerücht, die weibliche Käuferschicht würde aromatisierte Biere, beispielsweise mit Kirsch- oder Pfirsichgeschmack, bevorzugen. Helga Metzel, zuständig für die Unternehmenskommunikation bei der Kulmbacher Brauereigruppe, sieht das differenzierter. Welche Biere trinken Frauen gern? Das kann man auch nicht pauschal beantworten, dass Frauen nur das eine trinken würden. Sicherlich ist es nicht nur überliefert, in der Tat wohl so, dass Frauen eher mildere Biere gerne trinken, eher eben auch vielleicht mal ein Naturradler, weil die Fruchtigkeit da eher durchkommt. Aber es gibt genauso Frauen, die sehr, sehr gerne ein herbes Pilz zu sich nehmen, trinken, genießen können. Grundsätzlich ja, mildere Biere sind eher was für Frauen. Helga Metzel hat sich vor einigen Jahren an der Braumeisterschule im oberbayerischen Gräfelfing zur Biersommelier ausbilden lassen. Was es lange Zeit nur für den Wein gab, ein speziell geschulter Sachverständiger, der den Gästen in einem Restaurant den richtigen und passenden Tropfen zum Essen empfiehlt, gibt es nun im Zuge der Spezialisierung auch auf dem Biermarkt. Der Biersommelier, der dient dazu, das Bier in Deutschland dort noch salonfähiger zu machen, wo es vielleicht noch nicht der Fall ist, sprich Themen zu irgendwelchen Geschmacklichkeiten aufzufinden, die Liebe zum Detail zu entwickeln, bei Menschen, die sie vielleicht beim Bier noch nicht gefunden haben, mehr Aufklärung geben zu können über Geschmack, über Farbe, über den Geruch des Bieres, über die Vielfalt der Biere, der Bierspezialitäten. Vielleicht auch gerade auch der fränkischen Bierspezialitäten, dafür dient der Biersommelier. Bei der Ausbildung zum Biersommelier lernen die Kandidaten in erster Linie, ihren Geruchs- und Geschmackssinn zu schulen. Das geschieht über das Probieren. Und das bedeutet nicht, dass man von allen Bieren, die man beurteilen will, gleich mehrere Gläser trinken muss. Nase und Gaumen werden für Fehlgerüche sensibilisiert. Man lernt, bestimmte Geruchstypen zu erkennen und genau zu beschreiben. Die Geschmacksfähigkeit wird herausgebildet, weiß Helga Metzel. Es gibt Menschen, die haben das zunächst gar nicht, das können sie aber trainieren. Genauso den Geruchssinn. Das hat ja immer sehr viel mit Sinneserleben zu tun. Wenn das nicht antrainiert wird oder auch nicht beigebracht wird, dann kann er das später aber durchaus noch nachlernen, nachüben. Sehr schnell, so Helga Metzel, können Biersommeliers in der Gastronomie feststellen, ob ein Bier gut oder schlecht gepflegt ist. Und dadurch dem Wirt Tipps geben, wie er sein Produkt besser an die Gäste bringt. Worauf ist zu achten, damit die Kohlensäure stimmt, damit das Bier gepflegt, gut schmeckend, wohlschmeckend beim Bierliebhaber dann auch ankommt. Das richtige Bier zum richtigen Glas. Dann aber auch die Biertypen kennenzulernen, über die Biertypen sprechen zu können. Also ganz einfach mehr Aufklärung bieten zu können, dem ja entweder Bierliebhaber, der schon ist, oder dem gegenüber, der es noch werden kann und soll. Er trank Bier, 7 Becher. Sein Geist entspannte sich. Er wurde ausgelassen. Sein Herz war froh und sein Gesicht strahlte. Aus dem Gilgamesch-Epos, entstanden im 2. Jahrtausend vor Christus in Babylonien. Auch die deutschen Brauer dürften eigentlich frohe Herzen und strahlende Gesichter haben. Sie machten 2015 einen Umsatz von 7,8 Milliarden Euro. In der Branche sind annähernd 27.000 Menschen beschäftigt. 70% des produzierten Bieres wird in Flaschen abgefüllt, der Rest in Dosen und Fässern. Von den beinahe 1.400 Betrieben, die im Deutschen Brauerbund organisiert sind, hat fast die Hälfte ihren Sitz in Franken. Das ist historisch bedingt, weil die Böden hier im Frankenland sind karge Böden. Andreas Esser, Marketingchef der Kulmbacher Brauereigruppe in Oberfranken. Das ist gut für den Anbau von Braugerste, weil man braucht, um Braumalz herzustellen, eiweißarmes Getreide, karge Böden. Wir haben ein etwas raueres Klima, das heißt, es braucht doch etwas länger, um auszureifen. Und vom raueren Klima kommt man zu einem zweiten Punkt. Man braucht ja auch viel Kälte hinterher, um Bier reifen zu lassen. Wir haben hier auch heute noch hervorragende Wasserqualitäten, die wir selber fördern können. Wir können heute unser Brauwasser noch ohne jegliche Aufbereitungen zum Bierbrauen verwenden. Andreas Esser sieht die Crafter als Kollegen, die die Absätze des deutschen Brauereigewerbes auf Dauer nicht gefährden können. Wenn sich die Leute darüber unterhalten, hören wir immer wieder, ja, so Craftbiere bringen wir mal einem guten Freund zum runden Geburtstag 1-2 Fläschchen mit. Weil in der Runde kann man es dann mal probieren und sich drüber unterhalten. Aber dass es wirklich so zum Bier wird, was man jeden Abend zur Brotzeit genießt, hören wir sehr selten. Am Rand der Stadt Kulmbach befindet sich das Bayerische Brauereimuseum. Hier kann man sehen, wie Bier seit dem Mittelalter gebraut wurde. Erfährt Wissenswertes über den Gerstensaft und seine Herstellung. Und sogar über seine spirituelle Bedeutung. Denn der nachweislich älteste Braukessel auf deutschem Boden wurde in Franken gefunden. Er stammt von den Kelten, die ähnlich wie die Sumerer einen Biergott hatten und ist nachweislich mindestens 3000 Jahre alt. Darüber hinaus lässt sich hier erfahren, dass Bierbrauen vor allem im Mittelalter sehr häufig zu Hause stattfand. Gebraut wurde für den Eigenbedarf und nicht für den Verkauf. Heute ist es das Verdienst der kleinen, unabhängigen Crafter, so Andreas Esser, dass sie mittlerweile für die etablierten Brauereien die Rolle eines Hechts im Karpfenteich haben. Sie halten den Fachbereich Bierbrauen auf Trab. Craftbier ist gut, weil es in Deutschland alle dazu angeregt hat, dem Kulturgut Bier mehr Nimbus mitzugeben. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Es war eher so ein Massenprodukt. Bei der Blindverkostung von Heike, Sven, Michael und Annette liegen die Tester in 5 von 7 Fällen mit ihren Vermutungen richtig. Wie hier beim Probieren eines sogenannten Landbiers aus einer Eifler Großbrauerei. Ich finde, es riecht total nach Hopfen. Es riecht aber nach mehr, als es schmeckt. Jetzt habe ich erwartet, es kommt so eine stark hopfige Note. Ja. Also, schmeckt nach mehr als das erste Bier, aber Das ist erstaunlich, ne? Dass es so intensiv riecht. Bisschen was Spezielles hat es, aber ich bin total enttäuscht, weil der Geruch halt sich im Geschmack nicht spiegelt. Da ist der Hopfen einmal ausgerutscht. Also für mich auch eigentlich kein Craftbier. Nein. Dafür fehlt da einfach so eine spezielle Note. Ja, ich hatte beim Geruch gedacht, doch, das hat was Spezielles und so, aber durch diese Enttäuschung beim Geschmack habe ich gedacht, nee, das ist mir doch zu sehr Massengeschmack. Einer der ersten, der in Deutschland das Craften praktizierte, ist der Berliner Oliver Lemke, Jahrgang 1968. Mitte der 1990er Jahre gründete der gelernte Brauereiingenieur seine Firma in den Bögen des S-Bahnhofs am Hackeschen Markt, nachdem er in vielen Ländern in Brauereien gearbeitet hatte. Er machte fast pleite. Die Zeit war noch nicht reif für seine Konzepte, bestehend aus Biersorten, die in Deutschland entweder längst vergessen oder überhaupt nicht bekannt waren. Mit der Zeit setzte er sich jedoch auf dem Markt durch, unter anderem auch deshalb, weil Oliver Lemke nicht auf Konfrontationskurs zu den Großbrauereien ging. Craft Beer ist für ihn lediglich eine Farbe auf der großen Palette des Bierbrauens, wie er bei einer Führung durch seinen Betrieb erzählt. Zum einen ist es, glaube ich, kein guter Stil, sich selber dazu profilieren, indem man andere schlecht redet. Und zum anderen ist es ja auch nicht schlecht, was sie machen, de facto. Das ist halt echt ein Problem. Wir haben jetzt ein neu entstandenes Marktsegment, wo unheimlich viele Leute wildern und sich berufen fühlen, da irgendwie ihre Meinung kundzutun, die aber von dem Thema eigentlich keine Ahnung haben und sich bestenfalls irgendwie mal ein halbes Jahr oder ein Jahr damit auseinandergesetzt haben. Aber es ersetzt natürlich nicht andere Leute, die irgendwie jahrelang diesen Beruf gelernt, studiert haben. Oliver Lemke braut heute im Jahr 3000 Hektoliter. Seine Biere werden nicht nur im Restaurant unter den Bögen am Hackeschen Markt verkauft, sondern im gesamten Berliner Raum. Die Diskussion zum Thema Pro-Kontra-Reinheitsgebot hält er für überflüssig. Es geht um Bier und es geht um Geschmack. Und wenn ich mich darüber profilieren möchte, dass ich als Revoluzzer irgendwo auftrete und sage, ey, 500 Jahre nach mir wird alles anders, dann ist das ein möglicher Weg, aus meiner Warte sehr zweifelhaft. Also jeder kann sich ja sein Urteil selber bilden, ob er lieber ein Großindustriebier trinkt oder eins von einem kleinen. Was Craftbiere vor allem auszeichnet, so Oliver Lemke, ist das Experimentieren mit alten Rezepturen. Dabei geht es sehr häufig um die Frage, ob die Geschmacksmöglichkeiten der einzelnen Stoffe voll ausgeschöpft sind oder ob man mit ihnen nicht noch viel mehr machen kann. Das gilt zum Beispiel für den Hopfen, der jahrzehntelang nur dafür verwendet wurde, die Süße aus dem Bier zu nehmen und den Zucker zu neutralisieren. Das habe diese Zutat nicht verdient, meint Oliver Lemke. Ich habe selber in Großbrauereien gearbeitet und mein damaliger Chef sagte, wir geben keinen Hopfen, wir geben Bittersäure. Nicht? Also das heißt, das, was der Hopfen nämlich auch kann, eine wunderbare Aromavielfalt liefern, ist in vielen Großbrauereien im Laufe der Jahre so ein bisschen vergessen worden. Und im Rahmen dieser Craft-Bewegung hat man den Hopfen eben für das auch entdeckt, was er eben auch kann. Und das ist wunderschöne Aromen ins Bier zaubern. Und es gibt weltweit, sag ich mal, 100, 150 verschiedene Hopfensorten, mit denen wir arbeiten können. Und jeder hat ein anderes Aroma. Trotz des Reinheitsgebots, das in Deutschland die Produktion von Bier regelt, besteht für Oliver Lemke Nachbesserungsbedarf. Auf so ein Bier gehört nicht ein MHD, ein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern auf so ein Bier gehört eigentlich ein Born-on-Date. Also wann ist es abgefüllt worden? Weil, wenn hier jetzt draufsteht, dass es haltbar ist, keine Ahnung, Ende Dezember 2016, dann weiß der Konsument gar nicht, wann das abgefüllt wurde. Ob es dann ein halbes Jahr ist oder ein Jahr oder was auch immer. Gerade bei hopfenbetonten Bieren ist es super, super wichtig, damit die toll schmecken, dass sie ganz frisch sind. Berlin gilt mittlerweile als Mekka der Craft-Bierbrauer. Vor allem in den Stadtteilen Kreuzberg, Neukölln und Mitte sind die etablierten Marken wie Schultheiß oder Berliner Kindl auf dem Rückzug. Immer mehr neue Sorten entstehen, die meist nur ein ganz geringes Marktsegment bedienen und auch oft in nur einer Kneipe erhältlich sind. Da kommt zuerst mal trübe Plömpe raus. Für viele junge Berliner ist Bierbrauen eine kreative Bastelei, mit der sich auch noch Geld verdienen lässt. Einer von ihnen ist Thorsten Schoppe, der im Bezirk Prenzlauer Berg das Pfefferbräu betreibt. Sieht er sich als Craft-Bierbrauer? wenn wir jetzt mal ausklammern, dass keiner so ganz genau sagen kann, was Craft Beer eigentlich ist, dann bin ich das vermutlich. Also ich habe inzwischen meinen Frieden eigentlich mit diesem Wort gemacht, wobei ich eigentlich so Kreativbier vielleicht eigentlich noch besser finde als Begriff, aber man will sich ja auch nicht mit jedem Menschen, der das Wort Craft Beer in den Mund nimmt, streiten. Also vermutlich bin ich Craft Beer Brauer, ja. Pfefferbräu. Das ist ein Wirtshaus mit Restaurant, in dem die Gäste fast neben den Sudkesseln sitzen. Sein Standort ist der sogenannte Pfefferberg. Ein Terrain, das wenige Höhenmeter über dem Straßenniveau liegt. Dort siedelten sich schon ab 1841 mehrere Brauereien an. Unter ihnen die des Bayern Josef Pfeffer. Übrig geblieben ist heute der Betrieb von Thorsten Schoppe. Er erzählt, wie er zum Bierbrauen kam. Im Prinzip durch Zufall. Also ich habe leider keinen Elternteil gehabt, der mir eine Brauerei vererbt hat. Und ich bin tatsächlich beim Arbeitsamt auf den Beruf des Bierbrauers gestoßen. Nachdem ich eigentlich Lehrer werden wollte und da ein bisschen geguckt habe, was Lehrer so machen, hat mir alles nicht gefallen, bin ich per Zufall auf Diplom-Braumeister gestoßen. Und habe gedacht, es ist ja toll, dass es einen Beruf gibt, der das macht, was ich damals schon gerne getrunken habe. Und dann bin ich da so reingerutscht. Bei den über 5000 Biermarken, die in Deutschland produziert werden, ist es schwer, sich aus der Masse herauszuheben. Das bekommen auch die Marktführer zu spüren und setzen deshalb auf immer spektakulärere Marketingstrategien. Wenn du ein relativ uniformes Produkt hast, dann musst du irgendwie versuchen, dich aus der Masse herauszuheben. Und das gelingt dir eventuell über Werbung oder über interessante Sponsoring-Ansätze, Regenwälder oder Ähnliches retten. Wenn du kein normales Wasser hast, dann hast du vielleicht Feldquellwasser. Oder wenn du keinen normalen Hopfen hast, hast du halt Siegelhopfen. Oder keine normale Gerste, sondern mährische Braugerste. Und der Craft-Brauer versucht sicherlich eine Differenzierung mehr über den Geschmack und über das eigentliche Produkt zu machen, als über das Drumherum. Doch auch das Milieu der Craft-Biertrinker stellt mittlerweile Ansprüche. Die Szene ist zu einem Markt geworden, der nach denselben Gesetzen funktioniert wie jeder andere auch. Du musst auch wirklich immer in Bewegung bleiben. Also es reicht jetzt auch nicht irgendwie zu sagen, ich bin jetzt Craft-Bier-Brauer und ich hau jetzt mal ein Pale Ale auf den Markt und dann ist deine Rente gesichert. Ja, das ist, so funktioniert das nicht. Also die Konsumenten, die erwarten auch immer wieder neue Sachen von dir. Ja, das heißt, wenn du irgendwie nicht wenigstens mal alle 3 Monate ein neues Bier auf den Markt bringst, dann sagen sie, ach, der hat keinen Bock mehr oder so. Ne? Unter diesen Umständen, so Thorsten Schoppe, ist es manchmal schwer, den Anspruch des Purismus in Bezug auf das Bierbrauen aufrechtzuerhalten. Die Crafter sind ausgewiesene Individualisten und Künstler. Experimentierfreudig, unkonventionell und manchmal etwas schräg. Auf der einen Seite hat das sicherlich ein Stück weit was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Also das ist vielleicht irgendwie sowas, was ich Craft-Bier-Brauer irgendwie auf die Fahne schreiben. Das heißt, ich bin derjenige, der entscheidet, was gebraut wird. Ich stehe hinter dem Produkt. Das wird vermutlich ein Doktor so und so nicht behaupten können, dass der selber am Kessel steht. Das macht wahrscheinlich so die Craft-Bier-Brauer oder auch mich irgendwie einigermaßen greifbar und vielleicht auch sympathisch. Im Prinzip ist das eine relativ persönliche Geschichte. Allein die Namen, die Thorsten Schoppe seinen Bieren gibt, würden mit Sicherheit nicht bei Radeberger oder Bitburger auftauchen. Holy Shit Ale, Katerfrühstück, Black Flag oder Hoppy-Shoppy-Pilz. Wir haben ja doch einen Großteil von Bieren, die alle relativ uniform sind, die sich alle irgendwie Pilsner nennen, 5% haben, relativ hell sind, untergärig und ein bisschen Hopfen drin haben. Das ist so das Fernsehbier. Das hat halt in den letzten Jahren doch ein relativ großes Spektrum abgegriffen. Und alles, was anders ist, das ist Gott sei Dank momentan modern. Also sagen wir mal amerikanisch oder angelsächsisch inspirierte Sachen, Ales, IPAs, Pale Ales, Stouts, Porter etc. Wie sieht das traditionelle Brauereigewerbe den Craft-Bier-Trend? Ist er eine ernstzunehmende Konkurrenz? Bestehend aus Bierrevoluzern und Aromarebellen, die auf lange Sicht den Markt aufrollen werden? Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbundes, sieht die Entwicklung gelassen. Der Trend zu Craft-Bieren ist eine absolute Bereicherung, weil wir endlich in Deutschland wieder reden über die Rohstoffe, über die Vielfalt, über die Braukunst und das Brauhandwerk und nicht nur über den günstigsten Preis im Supermarkt. Wir freuen uns über den Craft-Trend, wir freuen uns über diese Renaissance des Bieres und des Brauens Und wir unterstützen auch die Craft-Kollegen nach Kräften im Verband. Craft hat viele, viele, viele Gesichter in Deutschland. Das ist das Spannende an dieser Bewegung. Dass der kreative Schub ausgehend von der Craft-Bier-Bewegung auch Auswirkungen auf die Überlegungen großer Brauereien hat, lässt sich besonders deutlich am Beispiel der Brauereigruppe im oberfränkischen Kulmbach sehen. Auf den Vorwurf, dass die großen Brauereien nur Biere für den Massengeschmack produzieren, sagt Andreas Esser, Marketingchef der Kulmbacher Brauereigruppe. Wir haben uns im vergangenen Jahr entschieden, dass wir uns noch stärker in Zukunft verloren gegangenen Rezepturen widmen wollen. Ist ja auch paradox. Es gab ja vor 100, 200 Jahren Biere bei uns in Deutschland, die man heute nicht mehr kennt. So Joppenbier oder was es so alles gibt. Und wir haben uns dann entschlossen, einerseits alte Rezepturen wieder zu beleben, andererseits aber auch kleinere Gebindeformen anzubieten. Und das erste Produkt, was so entstanden ist, unser historisches Märzen. Märzenbier wurde früher in der kalten Jahreszeit eingebraut, daher auch der Name. Märzen zeichnet sich aus durch eine etwas höhere Stammwürze. Es werden ausschließlich Aromahopfen und weiche Malzsorten verwendet. Das gibt dem Bier einen süßlich-süffigen Geschmack. Und gießt man es in ein Glas, sieht es aus wie ein reifes Gerstenfeld im Sommer. Also wir sitzen regelmäßig beieinander, in einem ganz kleinen Kreis und sagen, na, was könnte denn vielleicht noch mal gut sein? Oder was haben wir noch nicht ausprobiert? Und in aller Regel ist es so, dass wir dann 3, 4 verschiedene Ausprägungen dieser Idee umsetzen, in kleinen Suden, und damit tasten wir uns ran. Und wenn wir glauben, wir haben es so getroffen, dass es den Menschen auch schmeckt, dann laden wir einfach 1.000, 2.000 Menschen ein, nicht an einem Tag, nehmen uns auch Zeit dazu, erzählen ihnen, was uns durch den Kopf gegangen ist, und dann macht man eine Brotzeit, dann probiert man das, und wenn alles vorbei ist, wertet man es halt mal aus. So nach dem alten Motto, der Wurm muss eigentlich dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Die Großen der Branche haben natürlich ganz andere Möglichkeiten des Marketings und der Werbung als die Kleinen. Die Kulmbacher Brauereigruppe beispielsweise hat ein PR-Instrument, das vor allem in den Frühlings- und Sommermonaten zum Einsatz kommt. Es besteht aus einem Planwagen, der ungefähr so groß ist wie ein fahrbarer Verkaufsstand auf einem Wochenmarkt. Hier wird öffentlich gebraut. Der Betrachter kann den Vorgang von der Maische bis zur Hopfen- und Hefegabe verfolgen. Sie sehen hier ein komplettes Sudhaus. Hermann Nothaft, Braumeister in Kulmbach. Meistens ist immer Bier mit Alkoholexzessen verbunden, ja, das für das Getränk schon ein negatives Image gebracht hat. Und durch solche Sachen sieht er erstmal, mit welcher Sorgfalt die Brauereien das ganze Bier herstellen. Und dann auch mal die Rohstoffe. Die Leute haben hier was zum Greifen. Ja. Wir können hier aufmachen und die können mal in so einen Korn reinbeißen und merken, hoppla, das schmeckt ja süß. Sie haben eine Brauerei zum Anfassen. Die mobile Brauerei ist nicht nur ein Marketing-Einfall, der dann zum Einsatz kommt, wenn die Geschäftsleitung der Kulmbacher Brauerei ihr Bier außerhalb von Oberfranken vorstellen und verkaufen will. Sie wirbt auch für Bier als Lebensmittel. Für das Brauen als Handwerk. Darüber hinaus verfügen die Kulmbacher über eine eigene Hefezucht. Genauer gesagt über eine Hefebank, die entsprechenden Zellen aufbewahrt und züchtet. Damit immer der gleiche Biercharakter entsteht, hat man irgendwann mal diese Zelle praktisch in ein Muttergefäß abgefüllt. Dann wird immer was rausgenommen, wird vermehrt an die Brauereien geschickt. Und wir haben immer die gleiche Hefe mit dem gleichen Charakter in einer Art Stammsammlung. Und das ist an der TU München in Weihenstephan. Und dort wird diese Hefe aufbewahrt, immer wieder ein Teil genommen, vermehrt, verschickt. Und dieser Stamm ist dann immer vorhanden und bringt uns immer die gleiche Qualität. Das ist ja ganz wichtig, dass das Bier immer den gleichen Charakter hat. Gerade das ist einer der Kritikpunkte der Crafter. Nach ihrem Selbstverständnis sollte man dem Bier gerade anmerken, dass es im Geschmack von Brauvorgang zu Brauvorgang durchaus variieren kann. Die Melodie des Bieres sollte zwar immer wieder erkennbar sein, sein Text darf jedoch abweichen. Glaubt man Heike und Michael, zwei Probanden der Blindverkostung, dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass Craft-Biere, in diesem Fall das neue Bier von Fritz Wülfing, geschmacklich ausgeprägter daherkommen. Angenehm malziger Geruch. Mhm. Ein sehr angenehm malziger Geruch. Finde ich auch. Logisch. Hier kann ja nur ein höherer Malzgehalt drin sein. Oh, der ist aber süß. Oh. Süß. Mir schmeckt es gut. Mhm. Also ich war erst überrascht über die Süße. Passt aber dann mit dem Malzigen, passt das wieder total gut. Ist super temperiert. Doch, also mein Favorit. Sprich, ja. Das heißt, das ist für dich ja auch ein Craft-Bier. Das könnte ich mir hier gut vorstellen, weil das Malzige in der Kombination mit der Süße einfach was Spezielles hat. Die Frage ist ja Craft-Bier, würde ich sagen, ja. Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott den Menschen liebt und ihn glücklich sehen will. Sagte Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika. Was das Bier angeht, scheint es der große Geist mit den Deutschen besonders gut gemeint zu haben. So sieht es jedenfalls Holger Eichele vom Brauerbund. Ich bin einmal im Monat in Brüssel bei meinem europäischen Verband Brewers of Europe. Und ich kann nicht bestreiten, dass es gewisse neidvolle Blicke gibt auf das Reinheitsgebot und auf den deutschen Biermarkt. Wir sind der größte Bierproduzent in Europa. Und natürlich stellen Kollegen aus den Nachbarländern diese Spitzenstellung in Frage. Das überlasse ich Ihnen, aber diesen Neid mussten sich die deutschen Brauer auch erstmal über Jahrhunderte erarbeiten. Nach 6 Wochen in der Bonner Mikrobrauerei von Fritz Wülfing ist es soweit. Das Bier wird auf Flaschen gezogen. Sonst gibt es natürlich noch unser Dosenprojekt. Wir füllen auch in Dosen. Weil ich denke, dass die Dose die beste Verpackung für Bier ist. Das Image der Dose ist am Boden, hat aber andere Gründe. Das hat nichts mit der Qualität zu tun. Es hat mit der Qualität schon was zu tun, weil gerne sehr minderwertige Biere in Dosen gefüllt werden und die dann billig verkauft werden. Das wird der Dose aber eigentlich nicht gerecht, weil die Dose das Bier sehr gut schützt. In Flasche und Dose muss das Bier mit dem Namen Alemannia noch etwas nachreifen und kann dann getrunken werden. Zur Geschmacksprobe lädt Fritz Wülfing immer einige Freunde in seine Brauerei ein. Was seine Zukunft als Craft-Bier-Brauer angeht, ist er zuversichtlich. Ich denke mal, in diesem Jahr werden wir das nach oben hin durchstoßen. Also der Markt verlangt nach viel mehr, da wäre viel mehr drin. Eigentlich müssen wir nur aus dem Quark kommen, den Rest macht der Markt momentan, weil es halt so wächst. Also nicht, dass wir da alle Millionäre mit werden, aber ich sehe jetzt echt die Chance, dass ich meinen Schreibtisch an den Nagel hängen kann und kann dann in ein paar Jahren die Familie mit der Brauerei ernähren. Bier ist das liebste Kind der Deutschen. Kaum ein Nahrungsmittel ist über die Jahrhunderte so verfeinert, variiert und verbessert worden. Das deutsche Reinheitsgebot, im Jahr 2016 feiert es seinen 500. Geburtstag, ist dabei immer eine wichtige Richtschnur gewesen. Die Opposition der Craft-Bierbrauer ist dabei nicht destruktiv. Sie hat alte Bierstile wiederbelebt, Rezepturen aus dem Ausland in Deutschland hoffähig gemacht. Von dieser Szene ist noch viel zu erwarten, denn sie steht erst am Anfang ihrer Entwicklung. Ja, Prost. Vielen Dank für die Einladung. Craft Beer. Die Braurebellion und ihre Macher. Von Michael Reitz. Es sprachen Sigrid Burgholder, Jochen Langner und Bernd Rehäuser. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Caroline Thurn. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2016.